Ansage 10. Passagier Gladstone, gebucht für Flug LH409 nach Peking. Bitte kommen Sie zum Lufthansa-Schalter in Abflughalle C. Passagier Gladstone, bitte dringend zum Lufthansa-Schalter.